Wenn er will, lässt er den Wind sich legen. Dann bleiben sie bewegungslos auf seiner Oberfläche stehen. Darin sind wahrlich Zeichen für jeden sehr standhaften und sehr dankbaren.